vergleichsweise ruhig heute Morgen in Prag. Es ist aber eine Ruhe vor dem Sturm. Auf dem Wenzelsplatz versammelten sich schon am frühen Morgen mehrere hundert Studenten, um mit Blumen und Kerzen an den Kommilitonen zu erinnern, der bei den blutigen Unruhen in der Nacht zum Samstag getötet worden sein soll. Für den Nachmittag wird wieder eine große Demonstration erwartet. Während die Demonstration der 250.000 gestern Abend friedlich verlief, wird für heute ein Polizeieinsatz nicht ausgeschlossen, da die Prager Regierung eindeutig den Schlagstockeinsatz vom Wochenende verteidigt hat. Die Massenmedien in der Tschechoslowakei haben über die gestrige Demonstration unterschiedlich berichtet. Während die Parteizeitung Rode Bravo mit den üblichen Rechtfertigungen voll auf Parteilinie blieb, kamen von anderen Zeitungen neue, überraschende Töne. Sogar die Gewerkschaftszeitung Die Arbeit stellte sich hinter die Forderungen der Studenten. Am weitesten wagte sich die Zeitung der Sozialistischen Partei Das freie Wort hervor. Druckerei und Verlag solidarisierten sich mit den Studenten. Die Zeitung sprach wörtlich von einem brutalen Eingriff der Polizei gegen die friedliche Demonstration der Studenten. Gewalt und Repression sei kein Weg zur demokratischen Gesellschaft. Unter der fettgedruckten Schlagzeile Prag, 20. November, berichtete allerdings selbst Rude Bravo, dass gestern 150.000 Menschen in Prag demonstriert hätten. Zum Vergleich, das Neue Deutschland spricht in seiner heutigen Ausgabe nur von 50.000. Für heute war in Prag eigentlich der Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Krenz geplant. Der Besuch wurde abgesagt. In Prag wird gemunkelt, die Position von Egon Krenz in der DDR sei noch nicht so stabil, dass er sich einen Besuch bei der angeschlagenen Prager Regierung zum jetzigen Zeitpunkt leisten könnte. Der Alltag in den Straßen von Prag hat sich oberflächlich gesehen zwar noch nicht verändert. Ein erster demokratischer Schub ist aber eindeutig zu spüren. Die Abgeordneten des Obersten Sowjets haben gestern mit überwältigender Mehrheit einer Reihe von Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung zugestimmt. Aber gegen das Wirtschaftsreformprogramm, das umfangreiche der sowjetischen Regierung, haben sich die Republiken ausgesprochen. Also auch eine Niederlage im Obersten Sowjet. Dazu jetzt Klaus Belder aus Moskau. Die sowjetische Regierung hat eine empfindliche Schlappe erlitten. Ihr Programm, mit dem die kriselnde Wirtschaft saniert und der Weg in ein neues ökonomisches System geebnet werden sollte, gerät in Verzug. Es waren bezeichnenderweise die widerspenstigen Republiken, die sich im Obersten Sowjet als die Stärkeren erwiesen. Doch die Regierung hatte die Kraftprobe selbst gesucht. Schon seit längerem schiebt der Oberste Sowjet einen wichtigen Gesetzentwurf vor sich her. Es geht darin um die wirtschaftliche Selbstständigkeit der baltischen Staaten. Diese im innersowjetischen Vergleich am weitesten entwickelten Regionen drängen schon seit langem auf mehr ökonomische Rechte. Doch die letzte Sitzungsperiode des Obersten Sowjet in diesem Jahr neigt sich bereits dem Ende zu, ohne dass bisher über den Gesetzentwurf gesprochen wurde. Am vergangenen Samstag protestierten in Riga rund 500.000 Menschen gegen die schleppende Arbeit des Moskauer Rumpfparlaments. Trotz dieses Drucks von außen versuchte die sowjetische Regierung zuvor einen anderen Gesetzentwurf durchzubringen. Das Dokument soll die wirtschaftlichen Kompetenzen im Lande grundsätzlich neu verteilen. Zwischen der Moskauer Zentrale einerseits und den Unionsrepubliken und den mit noch weniger Rechten ausgestatteten autonomen Republiken andererseits. Die Balten mussten dieses Manöver als Affront empfinden. Hinzu kam, dass zwei Parlamentsausschüsse sich bereits gegen den Entwurf in seiner jetzigen Form ausgesprochen hatten. Die allgemeinen Grundsätze, die für die Wirtschaftsreform von größter Bedeutung sind, sollten nach dem Kalkül der Regierung schon Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten. Doch die Abgeordneten des Obersten Sowjet spielten nicht mit. Obwohl der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsfachmann Abalkin das Konzept gestern wortreich verteidigte, gab es lebhafte Kritik aus den Reihen der Republiken. Ein baltischer Parlamentarier warf Abalkin vor, das Gesetz stärke die Zentrale und lade alle Verantwortung den Republiken auf. Eine andere Stimme verlangte, auch alternative Entwürfe zu berücksichtigen. Einige baltische Abgeordnete verließen unter Protest den Saal. Bei der anschließenden Abstimmung wurde der Regierungsentwurf dann abgelehnt und an die Ausschüsse überwiesen. Erst im kommenden Jahr, auf seiner nächsten Sitzung, wird sich der Oberste Sowjet wieder damit befassen. Bei der Lösung der dringenden Wirtschaftsprobleme des Landes geht einmal mehr wertvolle Zeit verloren. Die Balten jedoch haben Aussichten, ihr Konzept für größere wirtschaftliche Selbstständigkeit noch in dieser Sitzungsperiode vorzutragen. Der Oberste Sowjet, der ursprünglich am kommenden Wochenende seine Arbeit einstellen sollte, wird vermutlich auch in der kommenden Woche tagen. Dann soll auch das wichtige Gesetz über die sowjetische Presse behandelt werden. Auf Zustimmung stieß im Obersten Sowjet gestern eine Reihe von wirtschaftlichen Notmaßnahmen. Die Preise für bestimmte Grundnahrungsmittel und wichtige Konsumgüter werden eingefroren, Produktionsquoten vorgegeben und die Rohstoffversorgung wird garantiert. Der Export dagegen wird eingeschränkt. Das Ziel, die ärmeren Bevölkerungsschichten sollen vor dem rapiden Preisanstieg und anderen Folgen der Wirtschaftskrise geschützt werden. Der Beschluss tritt sofort in Kraft und soll auch im kommenden Jahr gelten. Dass dieser verstärkte staatliche Eingriff in den Wirtschaftsmechanismus der Reform dient, muss jedoch bezweifelt werden. Ost-Berlin. Der Sekretär der kommunistischen SED in Leipzig, Pommert, hat Parteichef Krenz gegen den Vorwurf in Schutz genommen, er habe keinen Anteil an dem friedlichen Ausgang der Massendemonstration am 9. Oktober gehabt. Der inzwischen entmachtete SED-Generalsekretär Honecker soll damals befohlen haben, die Kundgebung niederzuschlagen. Der für Sicherheit zuständige ZK-Sekretär Krenz soll dies aber verhindert haben. Demgegenüber betonte der Chef des Leipziger Gewandhauses, Masur, die entscheidende Rolle von 6 Leipziger Persönlichkeiten, die durch ihren Aufruf an die Demonstranten aller Wahrscheinlichkeit nach eine Katastrophe verhindert hätten. Sie seien damals ohne Auftrag und Rückendeckung tätig geworden. Pommert betonte dagegen, der heutige Parteichef Krenz habe die Haltung der 3 SED-Bezirkssekretäre unterstützt, die zu den 6 Persönlichkeiten gehörten. Erfurt. Das oppositionelle Neue Forum in Erfurt verfügt jetzt über ein eigenes Presseorgan, die Neue Erfurter Zeitung. Das Blatt wurde auf der örtlichen Vollversammlung der oppositionellen Gruppierung verteilt. Die Redaktionsleitung, so hieß es, will vor allem auf kommunalpolitische Probleme aufmerksam machen. Es ist bereits offensichtlich, dass der Schock der Ereignisse in Osteuropa die Pläne für die Militärausgaben beeinflusst. Es wird für die Vereinigten Staaten immer schwieriger werden, Summen wie die jetzt für die Verteidigung ausgegebenen 305 Milliarden Dollar zu rechtfertigen. Ein großes Hindernis bleibt es, die übermächtigen Rüstungsunternehmen zu überzeugen, dass die Party vorbei ist und die US-Wirtschaft aus der großen Abhängigkeit von der Rüstung heraus hinzusteuern auf eine Ausweitung der Produktion im Elektronikbereich. Soweit der britische Guardian. Auf die zunehmende Isolierung Chinas geht der Mailänder Corriere della Sera ein. Während in Europa die Mauern fallen, verschließt sich die Volksrepublik China auf eine gefährliche Weise für sich selbst und für die Welt hinter ihrer großen Mauer. Nachdem das Land zunächst vor 11 Jahren Reformen unternommen und die Zusammenarbeit der Systeme propagiert hatte, ist es mit einem Schlag zurückgefallen und rudert nun gegen den Strom. Die Konsequenzen sind ernst für das chinesische Volk, das einer Politik der Repression und der wirtschaftlichen Stagnation ausgesetzt ist, aber auch für das allgemeine Wachstum im fernen Osten. Das war zum Abschluss der internationalen Presseschau die Meinung des Corriere della Sera. Wir wollen Demokratie. Es waren den ganzen Tag über, ab Saturday morning 8 oder 9 Uhr, schon Gruppen unterwegs, Jugendliche vor allen Dingen, Jugendliche von den Hochschulen, die haben geschlossen wegen des Streikes, der gestern angeordnet wurde. Es ist alles in Bewegung. In Prag herrscht eine sehr angespannte Lage. An der Peripherie der Innenstadt sind Polizeifahrzeuge aufgefahren mit gepanzerten Fahrzeugen, mit Wasserwerfern, mit Mannschaftswagen, jede Menge. Und was uns ganz besonders gewundert hat, mit vielen Lastwagen mit Sand. Was dieser Sand soll, konnten wir nicht erklären. Ob das der Sand ist, den die Kommunisten sich selbst in die Augen streuen sollen, kann ich nicht beurteilen. Herr Bringer, hier kursieren Gerüchte, dass die Prager Führung scharfe Munition an die Sicherheitskräfte ausgegeben hat. Ist das richtig? Können Sie das bestätigen? Das kann ich nicht bestätigen, weil mir das kein Polizist sagen würde, was er für eine Munition in seiner Karabinertasche hat oder Pistolentasche hat. Aber ich kann mir es nicht vorstellen. Ich habe gerade eben, bin ich beim Regierungssprecher Miroslav Pavel gewesen und der sagte mir, dass Ministerpräsident Adamets eine Erklärung zur Perspektive für die nächste Zukunft abgeben wird. Jedoch diese Erwartungen sind nicht allzu groß, da laut Regierungssprecher Pavel Antworten auf die brutalen Vorgänge vom Freitagabend nicht zu erwarten sind. Dazu soll sich in Kürze der Generalstaatsanwalt erklären, der auf Weisung der Regierung die Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes vom Freitagabend überprüfen soll. Es herrscht nämlich immer noch keine Klarheit, ob bei diesem Brutaleinsatz wirklich jemand zu Tode gekommen ist. Gut, Karl Bringer, vielen Dank erstmal für diesen Situationsbericht live aus Prag. Am späten Nachmittag verdichteten sich also, ich sagte es gerade, Gerüchte, dass die Prager Führung scharfe Munition an die Sicherheitskräfte in der Stadt ausgegeben habe. Aber wie gesagt, dies sind Gerüchte, die zunächst einmal nur belegen, wie angespannt die Lage in der CSSR ist. Der Ehrenvorsitzende der SPD Willy Brandt und Vorsitzende der Sozialistischen Internationale gab dem Deutschlandfunk vor einer Stunde eine Erklärung zu den Vorgängen in der Tschechoslowakei ab. Hier Auszüge daraus. Ich bin außerordentlich besorgt wegen der Meldungen und hoffentlich bestätigen sie sich nicht. Es gibt ja von Seiten des amtierenden Ministerpräsidenten beruhigende Äußerungen, aber es gibt eben die andere Mitteilung über das Verteilen scharfer Munition, auch an die Miliz. Und das wäre schrecklich, nicht nur für Prag und für die Menschen in der Tschechoslowakei, sondern für den ganzen Prozess, der von der Demokratisierung und neuer Zusammenarbeit in Europa handelt. Und deshalb möchte ich gerne als einer, der ein bisschen zu tun gehabt hat mit dem Abbau von Spannungen und der Vorbereitung neuer Zusammenarbeit, möchte ich, wenn das irgendeine Wirkung haben könnte, einen ganz eindringlichen Appell richten an natürlich in erster Linie an die, die die Staatsorgane stellen mit Einschluss der Arbeitermiliz, aber auch an alle Beteiligten einer bewaffneten Auseinandersetzung nicht Raum zu lassen, weil es eben für die Tschechoslowaken, aber auch für die Europäer ein schrecklicher Zwischenspiel sein würde. Ich möchte eben noch einmal auf das hinweisen, was am 9. Oktober in Leipzig fast geschehen wäre, denn dort war ja ein Einsatzbefehl unterzeichnet für die bewaffneten Formationen. Und Gott sei Dank ist das im letzten Augenblick, im buchstäblich letzten Augenblick, abgewendet worden an Ort und Stelle. Aber wohl auch deswegen, weil dort die sowjetische Seite deutlich gemacht hat, dass sie für eine Intervention nicht zur Verfügung stünde. Ich sage das gerade an einem Tag, an dem wir eben diese Sorge mit uns tragen, dass in Prag noch etwas Schlimmes passieren könnte. Unmittelbar vor Bekanntgabe unpopulärer Maßnahmen zum Schutz der DDR-Währung häuft sich die Kritik an unübersichtlichen und fragwürdigen Praktiken staatlicher Stellen bei der Beschaffung von Devisen. Angesichts einer Auslandsverschuldung der DDR in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar, angesichts der Millionen DDR-Bürger, die umfangreiche Beträge ihrer Ostmark in bescheidene Summen DM West tauschen oder ihr Begrüßungsgeld mit dem 15- bis 20-fachen multipliziert mit nach Hause nehmen, wird zunehmend die moralische Frage solch neuer ökonomischer Praktiken gestellt. Dabei geraten dann nicht nur die kleinen Geschäfte von Privatleuten in die Schusslinie. Die Grenze des Erträglichen sei überschritten, wenn scheibchenweise unsere Identität, unsere Würde, unsere Werte für ein paar Westmark verhökert würden, beklagt heute die Zeitung der DDR-CDU Die Neue Zeit. Das Blatt zielt auf das seit Tagen augenfälliger werdende Gestrüpp des staatlichen Außenhandels, das bislang nicht entwirrt werden konnte. Insider geben sich uninformiert, erklären sich nicht zuständig, schweigen. Tatsache ist, dass auf nicht nachvollziehbaren Wegen in der Vergangenheit wertvolle Kulturgüter die DDR verließen, gegen Devisen versteht sich. Im vergangenen Jahr veranstaltete die DDR 80 Ausstellungen in 15 Ländern. Reinerlös 3 Millionen Mark in harter Währung. Antiquitäten hatten daran einen Anteil von 17%, also von rund 500.000 Mark. Inzwischen hat die DDR diesen Export gestoppt, bis es eine mit dem Kulturminister abgestimmte Regelung gibt. Denn der hatte bisher in Sachen Export wenig zu sagen. Drahtzieher bei der Ausfuhr von devisenträchtigen Kulturgütern war die dubiose Abteilung Kommerzielle Koordinierung, die direkt dem Zentralkomitee der SED untersteht und damit bis vor kurzem dem für die Wirtschaftsmisere der DDR hauptverantwortlichen Politbüromitglied Günter Mittag. Wie auch immer die verschlungenen Wege von wertvollen Kunstgegenständen von Ost nach West aus der Vergangenheit rekonstruiert werden mögen, Skeptiker befürchten auch bei einer Änderung solcher Praktiken den weiteren Ausverkauf der DDR. Zwar würden beispielsweise Staatsjagden für privilegierte Funktionäre aufgelöst, ist in der Neuen Zeit zu lesen, doch würden sie, kaum ans Volk zurückgegeben, diesem sogleich wieder entzogen. Künftig jage dort der Staat, und zwar Devisen nach, indem er Ausländer gegen frei konvertierbare Währung auf die Pirsch gehen lasse. Auch Kurioses auf den ersten Blick, Fragwürdiges allerdings auf den zweiten, wird jetzt offenbar. Da erzielt der staatliche Außenhandelsbetrieb Kunst und Antiquitäten immerhin 8% seiner Deviseneinnahmen mit Steinen. Pflastersteine aus verschlafenen DDR-Dörfern, die dem Anschluss ans Straßennetz der späten 80er Jahre weichen müssen, werden gewinnbringend in den Westen verhökert, um dort dörfliche Idylle zu restaurieren. Berechtigte Frage des CDU-Kommentators: Wie weit soll der Ausverkauf unseres Ländchens noch gehen? Mit einer geforderten schonungslosen Offenlegung bisherigen Exportgebarens wird es indes nicht getan sein. Denn ein Sinneswandel scheint hier ernsthaft nicht in Sicht. Appelle wie heute auch vom Neuen Forum veröffentlicht, die DDR-Bevölkerung möge sich nicht am Ausverkauf ihres Landes beteiligen, laufen ins Leere, wenn die Regierung Modrow lediglich schärfere Grenzkontrollen und Beschränkungen beim Einkauf bestimmter, im Westen gut verkäuflicher Artikel verhängen sollte. Wenn der Staat dagegen weiter devisenträchtigen Außenhandel mit unwiederbringlichen Kultur- und anderen Wertgegenständen treibt, wird die Bevölkerung solch zweierlei Maß nicht akzeptieren. Die Welt hat ein neues Gesicht bekommen, sagte Präsident Bush in seiner Fernsehansprache an die Nation aus Anlass des Thanksgiving-Festes zur Erinnerung an den Tag des Erntedanks der ersten frommen Siedler in der neuen Welt. Nach 40 Jahren, in denen Amerika ohne Wanken und Zaudern auf der Seite der Freiheit gestanden habe, seien die Völker Osteuropas nun auf dem Aufbruch in eine neue Ära von Freiheit und Demokratie, beschreibe das Bild von Deutschen aus Ost und West, die einander auf die Berliner Mauer hinaufhelfen, die neue Wirklichkeit. Nach Jahrzehnten kalten Kriegs und eisernen Vorhangs sei nun die Zeit gekommen, die letzten Barrikaden zu schleifen. Amerika sei imstande, der Sowjetunion dieses Angebot zu machen, weil Amerika stark sei und weil der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow alle amerikanischen Tests bestanden habe. Darum gelte heute: America wants President Gorbachev's reforms, known as Perestroika, to succeed. And America wants the Soviets to join us in moving beyond containment to a new partnership. Amerika will, dass Gorbatschows Reform, dass Perestroika Erfolg hat. Amerika will, dass die Sowjets mit ihm gemeinsam den Weg einschlagen, aus Eindämmung und Abgrenzung heraus, den Weg in eine neue Partnerschaft. Der Wandel, so Bush, geschehe rasch, und rasch gelte es, das neue Europa zu bauen auf den Fundamenten der Demokratie, allerdings mit Bedacht zugleich. In seinem Treffen vor der Insel Malta in wenigen Tagen wolle er, der amerikanische Präsident, von Gorbatschow die Zusicherung, dass der Reformprozess in Osteuropa unumkehrbar sei. Er seinerseits sei bereit, Gorbatschow zu versichern, dass Amerika diesen Reformprozess nicht als Gegner begleite und nicht mit dem Gedanken, eigenen Vorteil zu suchen, sondern als ein Volk, das seine Hilfe anbietet. An die Europäer gerichtet, erklärte Bush: We are not meeting to determine the future of Europe. After all, the peoples of Europe are determining their own future. Wir treffen uns nicht, um über die Zukunft Europas zu bestimmen. Die Völker Europas bestimmen schließlich gerade ihre Zukunft selbst. An die Adresse der Verbündeten in der NATO richtete Bush den Satz, wie immer die neue Rolle Amerikas in einem neuen Europa gestaltet sein möge, in einem werde sie sich nicht ändern. Dies ergebe sich aus der Geografie, der Geschichte und den starken sowjetischen Streitkräften. So, even if forces are significantly reduced on both sides, a noble goal indeed, we will remain in Europe as long as our friends want and need us. Selbst wenn die Streitkräfte beiderseits erheblich vermindert werden, ein nobles Ziel für wahr, werden wir in Europa bleiben, solange unsere Freunde uns wollen und brauchen. Die Jahrtausende der Geschichte hätten, so Bush, eine Botschaft. Wahre Sicherheit entstehe nicht aus Imperien und nicht aus Herrschaft. Wahre Sicherheit sei nur zu finden im wachsenden Vertrauen freier Völker. Frieden sei insofern auch nicht das Geschehen eines einzelnen Tages, sei nicht Folge einer einzelnen Tat. Peace will come in the end as a child grows to maturity. Slowly, until we realize one day in wonder, the child's almost grown. Der Frieden wird am Ende kommen, so wie ein Kind heranwächst, langsam, bis wir eines Tages merken, voller ungläubigen Staunens, dass das Kind nahezu erwachsen ist. Malta, das Treffen mit Gorbatschow, soll in Bushs zuversichtlicher Hoffnung auf diesem Wachstumspfad eine wichtige Etappe sein. Selten hat ein amerikanischer Präsident, nie hat George Bush selbst einen Blick auf das Geschehen in Europa und auf die künftige Gestaltung der Supermächte-Beziehungen getan, der so von Optimismus durchdrungen war, wie in dieser Rede an die amerikanische Nation zum Erntedankfest 1989, 10 Tage vor einer Begegnung Bush-Gorbatschow. Sie soll nach Bushs Bekunden dem Kennenlernen und dem Abklären der Standpunkte, nicht aber konkreten Rüstungskontrollschritten dienen. Bush baut auf Gorbatschow, er hofft auf den anhaltenden Erfolg der Politik der Perestroika, und Amerika, so versicherte der amerikanische Präsident immer wieder, ist bereit, dabei zu helfen. Demonstranten jedenfalls, die also inzwischen täglich auf dem Wenzelsplatz zu Hunderttausenden sich versammeln, sie sind sehr bemüht. Hallo, sind Sie noch da? Ich bin noch da. Ja, Sie sind sehr bemüht, der Staatsführung und der Polizei keinen Vorwand zu liefern für ein neues Eingreifen, für ein neues blutiges Niederknüppeln des Protestes, wie am vergangenen Freitag geschehen. Sie orientieren sich bei Ihrem Demonstrationsverhalten ganz deutlich an dem Vorbild, das die DDR-Bürger abgeliefert haben. Sie nehmen Wunderkerzen, Sie haben also einiges geschickt bei der Formulierung von Plakaten. Und man kann auch wirklich sehen, dass dort alle sehr bemüht sind, eine friedliche Reformbewegung in Gang zu setzen, dass die Fäuste, die man sicherlich in der Tasche bald auch in der Tasche bleiben. Die Forderungen sind ja eindeutig, freie Wahlen, Rücktritt der Führung. Morgen wird das Zentralkomitee der KP zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Was da beschlossen wird, weiß man natürlich nicht. Ja, heute ist bereits eine Tagung des Politbüros. Dort werden die Weichen für die morgige Sitzung gestellt. Man vermutet, dass dort die beiden Fraktionen mit Adamets auf der einen Seite und dem Chefideologen auf der anderen Seite hart aneinander geraten werden. Möglicherweise ist es schon heute Abend soweit, dass erklärt wird, ob Köpfe rollen werden, ob Rücktritte bereits zu verzeichnen sind, etwa bei den Personen, die letztendlich für den Polizeieinsatz vom Freitag verantwortlich sind. Denn das hat sich jetzt auch bis in die KP-Spitze herumgesprochen, dass dieser Polizeieinsatz überhaupt die Ursache der massenhaften Bewegung gewesen ist und mitverantwortlich für das, was alles jetzt geschieht, sodass man dort dann also doch wohl auch Konsequenzen in der Führung sehen will. Seit einer Woche gibt es in der tschechoslowakischen Hauptstadt Prag täglich eine Massendemonstration auf dem Wenzelsplatz. Täglich fordern Hunderttausende den Rücktritt der Regierung. Anfangs sind solche Demonstrationen noch gewaltsam niedergeknüppelt worden. Gestern aber hat der Bürgerrechtler Václav Havel eine Ansprache an die versammelnde Menge richten können. Heute soll Alexander Dubček, der Vater des Prager Frühlings, auf dem Wenzelsplatz gewesen sein. Thomas Jung, hat der damals abgesetzte Ministerpräsident eine Rede gehalten? Noch ist Alexander Dubček nicht aufgetreten. Ob er auftritt, auftreten wird, weiß man derzeit auch noch nicht. Alle hier erwarten ihn, aber genau wissen tut niemand etwas. Kameraübertragungswagen des staatlichen Fernsehens sind jedenfalls heute nicht zu sehen. Vielleicht könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Dubček doch noch auftreten wird. Aber wie gesagt, bis zur Stunde ist er hier noch nicht aufgetreten. Es hat am frühen Nachmittag Meldungen gegeben, die Prager Polizei habe das tschechische Fernsehen besetzt. Was weiß man darüber? Das ist derzeit ebenfalls noch unklar. Das Einzige, was nachvollziehbar ist, in der Menge, in den 200.000 Menschen, die hier heute auch wieder demonstrieren, wurde ein Zettel durchgereicht, in dem Arbeiter des Fernsehens vermerkt haben, das Fernsehen ist nicht mehr in unserer Hand. Ob dieser Zettel allerdings fingiert war oder ob tatsächlich Arbeiter damit sich hilfesuchend an die Menge gewandt haben, ist derzeit wirklich noch unklar. Soweit Thomas Jung aus Prag. Aus dem Hotel hat er telefoniert, die Leitung war leider schlecht. Wir bitten, diese Qualität zu entschuldigen. Wir kommen zum nächsten Thema. Sich schämen ist nicht mehr genug, sagen führende Politiker der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und versichern im gleichen Atemzug, ab jetzt offen und schonungslos die Wahrheit zu sagen. Wertet man diese Aussage, könnte man den Rückschluss ziehen, die SED habe die Bevölkerung der DDR 40 Jahre lang belogen. Zu den bitteren Wahrheiten, die Ostberlins neuer Regierungschef Hans Modrow heute ausgesprochen hat, zählen einschneidende Maßnahmen, um der angeschlagenen Volkswirtschaft der DDR wieder auf die Beine zu helfen. In der Ostberliner Zeitung hat ein Wirtschaftsfachmann der DDR heute vorgerechnet, dass seit Öffnung verschiedentlicher Mauerübergänge 3 Milliarden Ostmark in den Westen getragen worden sind. Das Notprogramm Hans Modrows soll auch einem befürchteten Ausverkauf der DDR zuvorkommen. Einzelheiten von Wolfgang Hauptmann aus Ostberlin. Wer Dauerwurst oder Unterhosen kaufen möchte, braucht in der DDR von morgen an seinen Personalausweis. Die Liste der Waren ist allerdings sehr viel länger, die nicht mehr an Ausländer verkauft werden, es sei denn, sie arbeiteten im Lande. Damit soll nach den Worten von Regierungssprecher Mayer den negativen Auswirkungen des Reiseverkehrs begegnet werden. Zu den heute vom Ostberliner Ministerrat beschlossenen Maßnahmen zählt die Sicherung eines zuverlässigen Zollregimes an den Grenzübergängen zur Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West sowie beim Transit durch die DDR, vor allem durch die personelle Stärkung der Zollorgane sowie die Schaffung der erforderlichen Anlagen für die Zollkontrolle. Zweitens werden künftig bestimmte Industriewaren, Bekleidungserzeugnisse und Lebensmittel nur noch an DDR-Bürger und ausländische Werktätige, die in der DDR beschäftigt sind, verkauft. Weil jeder Einkauf zukünftig länger dauerte, wenn es bei der jetzigen Praxis an den Ladenkassen bliebe, werden Zöllner, Mitarbeiter der Arbeiter- und Bauerninspektion und Mitarbeiter des Innenministeriums zur Ausweiskontrolle an die Verkaufsfront geschickt. Sie sollen verhindern, dass in der DDR aufgrund der staatlichen Subventionen billig gekaufte Waren in West-Berlin oder der Bundesrepublik mit Gewinn verkauft werden, wodurch in den letzten Wochen der Schmuggel kräftig angekurbelt worden war. An diesen Geschäften sind mehrere Nationalitäten beteiligt. Aber die DDR-Behörden suchen die Hauptschuldigen in den Polen. Für sie hatte Regierungssprecher Mayer noch eine unangenehme Überraschung bereit. Drittens dürfen Transitstraßen zwischen der Volksrepublik Polen und Berlin-West sowie der BRD außer in Notfällen nicht mehr verlassen werden. Bei der Benutzung von Reisezügen hat der Transit ohne Unterbrechung zu erfolgen. Wenn die seit dem 9. Oktober für DDR-Bürger großzügig gehandhabten Grenzkontrollen wieder strenger ablaufen, könnte die gute Stimmung sich wieder verschlechtern. Zwei lebhafte Wochenende mit millionenfachem Besuch aus der DDR hat die Weltstadt West-Berlin bereits überstanden. Das dritte steht vor der Tür und die Verantwortlichen machen sich Sorgen. Zu den Schwierigkeiten zählt nicht nur die Verstopfung der Berliner Innenstadt, noch schwieriger wird es, wenn es ums Geld geht. Millionenbeträge an Begrüßungsgeldern sind bereits ausbezahlt worden. Das sind direkte Kosten, aber es entstehen auch indirekte Kosten. Wie will der Senat das bewältigen, Robert Röntgen in Berlin? Na, nach der ersten großen Freude über die Öffnung der Grenzen haben sich die Sorgenfalten auf den Stirnen der Verantwortlichen in West-Berlin vertieft. Sie grübeln auf der einen Seite darüber nach, wie sie den Besuchern aus der DDR helfen und auch die Reisemöglichkeiten für West-Berliner verbessern können. Auf der anderen sehen sie durch die offene Grenze auch viele Probleme nach West-Berlin strömen. Das geht von überfüllten Geschäften mit leer gekauften Regalen über einen neuen DDR-Markt zusätzlich zum Polenmarkt bis zu Arbeitern aus Ost-Berlin, die im Westteil der Stadt unter Tarif zu arbeiten. Arbeiten bereit sind und Westberlinern Arbeitsplätze wegnehmen könnten. Und da nicht alle DDR-Bürger und Bürgerinnen Engel sind, beklagen sich auch schon Westberliner Prostituierte über eine Schmutzkonkurrenz aus dem Osten. Das ist nun allerdings eine der kleineren Sorgen des Senats, der in den letzten Tagen mit Industrie-, Handels- und Gewerkschaftsvertretern über die schon existierenden und die noch kommenden Belastungen Westberlins gesprochen hat. Es gab viele Ideen und Vorschläge und der Senat hörte erst einmal nur zu. Was weiter geschehen soll, möchte er in Arbeitsgruppen beraten lassen. Soweit Robert Röntgen aus West-Berlin. Kanzleramtsminister Seiters hat gerade 2 Tage lang Gespräche in Ost-Berlin geführt, unter anderem auch, um einen Besuch des Bundeskanzlers im anderen deutschen Staat vorzubereiten. Es ist in diesem Zusammenhang immer wieder der Dezember als Besuchstermin genannt worden. Jetzt scheint es dieses Jahr doch nicht mehr zu klappen. Aus Bonn dazu Peter Frey. Bald, und zwar außerhalb von Ost-Berlin, wolle er sich in der DDR mit dem Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz treffen. So der Bundeskanzler noch am 11. dieses Monats, unmittelbar nach Öffnung der Grenzen. Später hieß es, noch vor Ablauf des Jahres. Und vorgestern horchte man auf, als Kanzleramtsminister Seiters von einem Treffen des Kanzlers mit der Führung der DDR sprach, den Namen Egon Krenz aber vermied. Unsicherheiten vielleicht, ob Krenz als Generalsekretär der SED den bevorstehenden Sonderparteitag übersteht? Heute nun wurde Regierungssprecher Klein um eine Präzisierung des Besuchstermins gebeten. Der Kanzler hat sich ja bisher nicht festgelegt, terminlich. Schon auch aus dem Grund, um zu vermeiden, wenn irgendwelche Termine dazwischen kommen, um nicht dann feststellen zu müssen, ich bin in Terminschwierigkeiten. Und wenn es halt nicht vor Weihnachten wird, dann wird es vielleicht in den ersten Tagen des neuen Jahres. Da wollte es ein Journalist genauer wissen. Wenn der Kanzler nicht parallel zu Präsident Mitterrand kurz vor Weihnachten in die DDR reisen möchte, wenn auch der 24. Dezember, der Heilige Abend, sowie die Tage zwischen Weihnachten und Silvester nicht geeignet seien, dann komme doch nur das neue Jahr in Betracht. Der Regierungssprecher war zu relativer Klarheit bereit. Es gibt immer Situationen, wo dann doch etwas möglich wird, was man nicht für möglich hält, aber ich halte es für eher wahrscheinlich, dass Ihre Annahme, es wird erst nach Neujahr sein, zutrifft. Heute um 5 Nachrichten. Washington. Eine mögliche Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten will der amerikanische Präsident Bush zum zentralen Thema auf dem Gipfel mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow machen. Termin für dieses Treffen ist der 2. und 3. Dezember. Ganze Verantwortungsbereiche werden abgegeben. Dies teilte der Leiter des neuen Amtes für nationale Sicherheit, Schwanitz, der SED-Parteizeitung Neues Deutschland mit. Leipzig. Gemeinsam Feindbilder abbauen wollen Schulbehörden in West und Ost. In Leipzig einigten sich Kultusminister Schwier aus Nordrhein-Westfalen und sein Ostberliner Amtskollege Emons darauf, eine Kommission einzusetzen, die beispielsweise Schulbücher untersuchen soll. Ost-Berlin. Rundreisen durch West-Berlin bietet ab morgen das staatliche DDR-Reisebüro an. Mit gültigem Visum bekommen DDR-Bürger für 37 Ostmark ein Ticket. Köln. Der Frankfurter Arzt Peter Augst, der im sogenannten Soldatenurteil freigesprochen worden war, muss sich möglicherweise erneut vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Köln hat ein Ermittlungsverfahren beantragt, weil Augst seine Bemerkung, alle Soldaten sind potenzielle Mörder, im Fernsehen wiederholt hatte. Frankfurt. Zahlreiche Unfälle auf spiegelglatten Straßen gab es am Morgen in weiten Teilen der Bundesrepublik. Und sich mit einem Hilfsappell an den Westen gewandt. So sprach der sowjetische Minister für Außenwirtschaft Konstantin Kartuschew bei einem Treffen mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau, der sich 3 Tage lang hier in Moskau aufhält, nicht nur die aktuellen Versorgungsprobleme an, sondern gestand auch Devisenengpässe ein. Die Valutakassen der Sowjetunion seien zwar nicht leer, aber der oberste Sowjet könne auch nicht mehr als 10 Milliarden Rubel, was nach offiziellem Kurs 34 Milliarden Mark sind, zum Kauf ausländischer Konsumgüter freigeben. Die Grenzen seien erreicht. Rau, der sich mit einer 150-köpfigen Wirtschaftsdelegation auf den nordrhein-westfälischen Wirtschaftstagen hier in Moskau um den Ausbau der Kontakte zwischen der Sowjetunion und Nordrhein-Westfalen bemüht, berichtete, Kartuschew habe sich mit der aufrichtigen Bitte an ihn gewandt, mit aktivem Rat zur Verbesserung der Lage in der Sowjetunion beizutragen. Vorschläge seien gefragt. Dass deren Realisierung jedoch auf große Schwierigkeiten stößt, hatten Wirtschaftsvertreter aus Nordrhein-Westfalen gestern bereits in einem Hintergrundgespräch erläutert. So ist allgemein aus westlichen Wirtschaftskreisen zu hören, dass die Perestroika zu einer Verschiebung der Kompetenzen auf der sowjetischen Seite geführt hat. Oftmals mangelt es an Verantwortungsbereitschaft. Die zuständigen Gesprächspartner sind nicht mit den entsprechenden Befugnissen ausgestattet. Nach dem Mordanschlag auf den libanesischen Präsidenten Muawad hat eine Massenflucht der Zivilbevölkerung aus Beirut eingesetzt. Keiner traut zu Recht dem Frieden, dem Waffenstillstand, den es in der bürgerkriegserschütterten Stadt seit 14 Jahren auch gar nicht mehr gibt. Zur Lage im Libanon, Ulrich Tilgner. In dem muslimischen Teil Beiruts wird heute um den Christen René Muawad getrauert. In den christlichen Vierteln der libanesischen Hauptstadt wird dagegen normal weitergearbeitet. Die Spaltung des Libanons wurde auch in der Trauer um den ermordeten Präsidenten deutlich. Aber auch 24 Stunden nach dem Terrorakt ist es nicht zu den befürchteten Zwischenfällen gekommen. Es gab weder Schießereien an der grünen Linie zwischen Ost- und West-Beirut noch weitere Attentate. Waren gestern Abend und heute am frühen Morgen in einer ersten Reaktion noch viele Bewohner aus Furcht vor neuen Kämpfen aus Beirut geflüchtet, so hat sich die Situation seit den Mittagsstunden wieder etwas normalisiert. Dennoch lastet eine große Spannung über der libanesischen Hauptstadt. Die Moslem-Organisationen machen General Aoun für den Anschlag auf Muawad verantwortlich. Der starke Mann in der Christenregion hat sich jedoch am Vormittag zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden von dem Terrorakt distanziert. Die politische Zukunft des Libanons dürfte in einem großen Maße davon abhängen, ob es gelingt, bereits in den kommenden Tagen einen neuen Präsidenten zu wählen. Parlamentspräsident Hussein Hosseini bereitet eine Parlamentssitzung vor. Im Hosseini-Büro hieß es, bereits in der kommenden Woche solle der neue Präsident gekürt werden. Bis heute halten sich die Sicherheitskräfte in der tschechoslowakischen Hauptstadt im Hintergrund. Zwar bestätigte die Parteizeitung Rode Pravo heute, dass unlängst eine bewaffnete Intervention geplant war, dann aber verworfen wurde. In der Hoffnung, dass es so ruhig wie in den letzten Tagen bleibt, auch heute also wieder Großkundgebungen. Wie es bislang in Prag aussieht, schildert Jens-Peter Paul. Die Gratwanderung zwischen grundlegender Reform und ihrer blutigen Unterdrückung geht weiter in der CSSR. Erneut versammelten sich am Abend mehr als eine Viertelmillion Menschen in der Prager Innenstadt, um freie Wahlen und den Abgang der KP-Spitze zu fordern. Die Hälfte von ihnen, so Schätzungen, seien Arbeiter. Bis eine Stunde nach Beginn dieser neuen Kundgebung blieb allerdings ungewiss, ob der ehemalige KP-Generalsekretär Alexander Dubček, die Symbolfigur des Prager Frühlings, tatsächlich persönlich vor die Menge treten würde oder nicht. Letzten Meldungen zufolge befand er sich noch auf dem Weg von Bratislava in die Hauptstadt. Dubček hatte bereits gestern eine von ihm verfasste Rede verlesen lassen. Er forderte darin die Entfernung aller Funktionäre aus der kommunistischen Partei, die an der blutigen Unterdrückung des Prager Frühlings am 21. August 1968 beteiligt waren. Und Dubček verlangte auch unter tosendem Applaus der Bürger eine völlige Runderneuerung der Regierung. Der stellvertretende Vorsitzende der Sozialistischen Partei erklärte heute, seine Partei habe sich von der KP losgelöst und sei ab sofort wieder frei. Das seit heute Mittag tagende Politbüro der KP hat über den Verlauf seiner Sitzung bislang noch nichts verlauten lassen. Beobachter waren zu Beginn dieser Konferenz davon ausgegangen, dass bereits heute, spätestens aber morgen, in der KP-Spitze personelle Konsequenzen aus den Ereignissen dieser Tage unausweichlich werden. Den eher kompromissbereiten Politikern um Ministerpräsident Adamets wurden in diesem Machtkampf bessere Chancen eingeräumt als den Hardlinern mit dem KP-Chefideologen Wojtek an der Spitze. Morgen wird das Politbüro so die Planung in einer Sondersitzung des Zentralkomitees seine Personalvorstellungen zur Abstimmung stellen. Möglicherweise geht die Ära der Altstalinisten in der CSSR also noch in dieser Woche zu Ende. Neben Wenzelsplatz und ZK-Gebäude an der Moldau treibt auch die Entwicklung in der staatlichen Rundfunkanstalt auf eine Entscheidung zu. Mit einer Streikdrohung versuchten erneut die Fernsehredakteurinnen und Fernsehredakteure bis zuletzt eine weitere Live-Übertragung vom Wenzelsplatz heute Abend durchzusetzen. Offenbar gelingt ihnen das diesmal jedoch nicht, denn bislang wurde das reguläre Programm nicht unterbrochen. Eine Schaltung in die Innenstadt blieb aus. Weiterer Gegenstand des Streits im Fernsehsender ist ein Videoband, das Studenten inzwischen in mehreren Städten des Landes vorführen. Diese Amateuraufnahmen entstanden am vergangenen Freitag. Auf ihnen ist zu beobachten, wie Polizeibeamte auf friedliche mit erhobenen Händen dastehende Demonstranten mit langen Holzstöcken einprügeln, bis sie bluten. Frauen versuchen, den Beamten Blumen zu überreichen, scheitern jedoch an einer Mauer aus Plexiglasschilden. Man hört Durchsagen der Behörden, geht auseinander. Gleichzeitig wird der Kessel aber von den Polizisten so eng gemacht, dass es unmöglich ist, zu entkommen. Gestapo, Gestapo, rufen die Menschen darauf hin. Sie halten ihre Schilder mit der Aufschrift, keine Gewalt hoch, doch ohne Erfolg. 10 der Verletzten liegen auch heute noch, so der Generalstaatsanwalt, im Krankenhaus. Diesen Film wollten die Fernsehredakteure insgesamt 1,25 Stunden lang heute Abend ausstrahlen. Aber ob ihnen das gelingen wird, das ist auch zur Stunde außerordentlich fraglich. Oppositionelle Kreise streuten vorhin Informationen, nach denen es dem Staat durch allerlei Druckmittel gelungen sei, die Journalisten davon abzuhalten, vom gewöhnlichen Sendeschema heute abzuweichen. Der Kampf um die Massenmedien ist nach ersten Schlappen der KP also offenbar doch noch nicht zu ihren Ungunsten entschieden. Demokratie, dieses Wortes, hat seit Monaten Hochkonjunktur. Im Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Diskussion steht es inzwischen in ganz Osteuropa. Das jüngste Beispiel dafür war heute in der CSSR zu registrieren. Dort nämlich hatte im slowakischen Pressburg eine Symbolgestalt des legendären Prager Frühlings von 1968 einen umjubelten Auftritt. Alexander Dubček, 67 Jahre alt ist er nun, er nahm teil an einer öffentlichen Kundgebung und forderte Demokratie für das ganze Land. Eine Forderung, die den ganzen Nachmittag über auch in Prag öffentlich skandiert wurde. Über die Situation in der CSSR gleich mehr. Ebenso spannend verliefen der Tag und der Abend in der DDR. Günter Mittag, einst mächtiger Wirtschaftslenker im SED-Politbüro, wurde aus der Partei ausgeschlossen. Erich Honecker droht nun das gleiche Schicksal. Die neue Führung in der DDR, Modrow und Krenz, sie gaben heute westlichen Journalisten Interviews. Um das Thema DDR drehten sich auch Gespräche in Bonn und West-Berlin. Und sogar im fernen Portugal macht man sich Gedanken um die Entwicklung zwischen Elbe und Oder. Die aktuelle Kamera heute Abend, sie war wieder einmal gut für eine mittlere Sensation. Erich Honecker und Günter Mittag, vor Wochen noch unangefochten. Und wie sieht das heute Abend aus, hören Sie Peter Kapern. Tabula rasa in der SED. Ehemalige Spitzenfunktionäre, in den vergangenen Wochen aus ihren Ämtern entfernt und in den Ruhestand versetzt, beschäftigen jetzt die zentrale Parteikontrollkommission. Die verkündete am Abend erste durchaus spektakuläre Beschlüsse. Gegen Erich Honecker, vormals Staats- und Parteichef, ist ein Verfahren zum Ausschluss aus der SED eingeleitet worden. Das Ausschlussverfahren gegen Günter Mittag, ihr dem Politbüromitglied, Sekretär des Zentralkomitees für Wirtschaft und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates, ist heute bereits abgeschlossen worden. Ergebnis: Der ehemalige Herrscher über die volkseigene Wirtschaft wurde aus der Mitgliederkartei der SED gestrichen. Dass Erich Honecker noch der Einheitspartei angehört, ist womöglich auf seinen Gesundheitszustand zurückzuführen. Seine Ärzte haben ihn für verhandlungsunfähig erklärt. Seine angeschlagene Gesundheit lasse derzeit keine Aussprache über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu. Vor der Kontrollkommission werden sich noch weitere ehemalige Spitzenfunktionäre verantworten müssen. Einer von ihnen ist Hans Albrecht, ZK-Mitglied und bis zum 2. November SED-Bezirkschef in Suhl. Ihm werden, wie den anderen auch, Amtsmissbrauch und Verstöße gegen das Parteistatut vorgeworfen. Außerdem trügen sie, so die Kommission, die Mitverantwortung für die Lage im Land und in der Partei. Dass Spitzenfunktionäre, ehemalige und Amtende längst nicht mehr unantastbar sind, das erwies sich heute auch in einem verschwiegenen Waldstück nördlich von Berlin. Dort steht, von hohen Mauern umgeben, die prominenten Wohnsiedlung Wandlitz. Erstmals konnten DDR-Journalisten durch die von Gerüchten umgebene Siedlung schlendern. Erstmals mussten die Bewohner, etwa das Ehepaar Honecker und Ex-Chefideologe Kurt Hager, der die Siedlung als Internierungslager bezeichnete, Einblick in ihr privilegiertes Leben gewähren. In einem Funktionärsdorf mit 23 Zweifamilienhäusern, Schwimmbad, Sauna und einem Laden leben sie dort. Und der Laden hat es in sich. Bananen, Ananas und viele Güter, die in der DDR zum gehobenen Konsum zählen. Gerd Schmidt, Verwaltungschef der Siedlung, berichtete den Reportern, dass das Warenangebot vor der letzten ZK-Sitzung noch reichhaltiger war. In dieser Verkaufseinrichtung ist das normale Angebot aus dem Großhandel der DDR. Teile, muss man sagen, des Exquisit- und Delikatprogramms enthalten. Es gab bis zum 9. Plenum ein reichhaltigeres Angebot, als Sie das sehen werden, durch zusätzliche Importe. Diese Festlegung ist geändert. Diese Luxuswaren seien aber nicht, wie Gerüchte besagten, im Schutze der Nacht von einer Lkw-Kolonne abtransportiert, sondern ganz offiziell und bei Tage der Bedarfsdeckung der Normalbürger zugeführt worden. In Augenschein nehmen konnten die Reporter das Haus, in dem Herbert Heber, Ex-Politbüromitglied, und Albert Norden, der 1982 verstorbene Propagandachef, wohnten. Die Einrichtung, gediegen, aber für westliche Verhältnisse nicht übertrieben luxuriös, sei seit dem Auszug nicht verändert worden, so die Siedlungsverwaltung. Nachprüfen, so die Reporterin der Nachrichtensendung Aktuelle Kamera, lasse sich das aber nicht. Peter Kapern aus unserem Berliner Studio. Glasnost heißt so etwas immer noch in der Sowjetunion. In westlichen Ländern sagt man ab und zu auch PR-Aktion dazu, ein Kürzel in den Medien für das Wort Reklame. Das ist zunächst durchaus wertfrei, hat es doch das Ziel, den eigenen Standpunkt einem möglichst breiten Publikum klarzumachen. Worum geht es konkret? Egon Krenz, im eigenen Land nach wie vor umstrittener Staats- und Parteichef der DDR, stellte sich heute Abend einem Interview. In einer Sondersendung des ARD-Fernsehens, des ersten Programms also, gab Krenz rund 45 Minuten recht selbstsicher Auskunft. Immerhin wurde er befragt zum Schießbefehl von Leipzig, zur Öffnung des Brandenburger Tors, zu seinem Verhältnis zu Erich Honecker und natürlich auch zu seiner Rolle bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr. Die Auszüge aus diesem Interview, das Fritz Pleitgen führte. Meinen Sie, dass das auch im Dienste des Volkes war, als Sie erklärt haben, dass die Kommunalwahlen rechtens gewesen seien? Zu dem Zeitpunkt, als ich dem Staatsrat einen Bericht der Zentralen Wahlkommission gegeben habe, war mir kein Fall bekannt, dass irgendjemand Einspruch erhoben hat. Aber nun sind 98% und noch mehr doch selbst für den Naivsten etwas, darüber nachzudenken. Ja.